Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 105. Folge der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zu Gast ist diesmal meine geschätzte Kollegin von Literadio, Daniela Fürst. Nicht viel geringeren Anklang fand Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten. Eine geschickte Mischung aus Modepessimismus, Darwinismus, Tiefenpsychologie und Naturwissenschaft. Zugleich eine Art Synthese aus Schopenhauer und Hegel, wovon das Wort Nietzsches gilt: Wer zwischen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will, ist gezeichnet als mittelmäßig. Die Eschatologie Hartmanns lehrt, dass, da die Unlustempfindungen gegenüber den Lustempfindungen stets in der Majorität bleiben müssen, einmal der Tag kommen wird, wo das Parlament der Menschheit aus dieser Einsicht heraus durch einstimmigen Beschluss den Willen und die Welt abschafft. Schopenhauer hat Hegel den Hanswurst Schellings genannt. Mit größerer Berechtigung könnte man Hartmann den dummen August des schopenhauerischen Pessimismus nennen. Ja, er war sogar der Hanswurst Straußens. Denn was er über den Heiland schreibt, geht noch weit über Strauß hinaus und könnte von dessen gehässigsten Parodisten nicht erfunden werden. Die Missachtung der Arbeit, des Eigentums und der Familienpflichten sind drei Punkte, die gerade für das jüdische Bewusstsein abstoßender als für das irgendeiner anderen Nation sein müssten. Jesus hat das Handwerk des Zimmermanns erlernt, aber nirgends hören wir, dass er dasselbe ausgeübt hatte, obwohl doch gerade dieses Handwerk ein überall gesuchtes und verwendbares ist. Auch für die Ehre der Arbeit hat er schlechterdings kein Verständnis. In Bezug auf die Sphäre des Eigentums sind ihm alle unsere sittlichen Begriffe fremd. Denn ihm gilt jeder Besitz als ungerechter Mammon, jedes Sparen als Torheit und Verbrechen. Der Familiensinn und die Anhänglichkeit an die Familie, eine der schönsten Züge des jüdischen Volkscharakters, geht ihm vollständig ab. Und er schreitet konsequent bis zur Zerreißung aller natürlichen Pflichten fort. In dieser Hinsicht kann er sicherlich nicht als Vorbild dienen. Fassen wir das Gesamtbild der Persönlichkeit Jesu noch einmal kurz zusammen, so ergibt sich Folgendes: Kein Genie, sondern ein Talent, das aber bei völligem Mangel gediegener Kultur im Durchschnitt nur Mittelmäßiges produziert. Sehr kompetente Beurteile, wie zum Beispiel Richard Müller-Freienfels, haben erklärt, es sei ungerecht, Hartmann nur nach seinem Erstlingswerk zu beurteilen, da er später viel bedeutendere Bücher geschrieben habe. Ich bin leider außerstande, zu dieser Ansicht Stellung zu nehmen, da ich mich aufs Entschiedenste weigere, von einem Menschen, der die vorstehenden Sätze geschrieben hat, eine einzige weitere Zeile zu lesen. Düring. Der eigentliche, ob schon heimliche und ungekrönte König der damaligen Philosophie aber war Eugen Düring. Er schrieb eine kritische Geschichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik, die sein bestes Werk ist, eine kritische Geschichte der Philosophie, eine kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus, wobei er unter Kritik aufsässige Ablehnung fast aller bisherigen Leistungen verstand. Während er auf den genannten Gebieten über ein erstaunlich reiches und genaues Fachwissen verfügte, erwies er sich in seinen beiden Bänden über die Größen der modernen Literatur als ästhetischer Analphabet, dem die elementarsten Kenntnisse vom Wesen des dichterischen Schaffens mangeln. In seinem wichtigsten, zumindest gelesensten philosophischen Werk wog er den Wert des Lebens ab und gelangte im Gegensatz zu Schopenhauer zu einem Optimismus von so frostiger Starrheit und bleierner Öde, dass diesem die farbige Geisterwelt der schopenhauerischen Weltverneinung als Gründen der Lebensbejahung unbedingt vorzuziehen ist. In seinen Kapuzinaden, bei denen es aber leider ebenfalls im Gegensatz zu den schopenhauerischen nichts zu lachen gibt, hat er die gesamte Geistesgeschichte von Buddha bis Einstein mit bornierten und meskinen Ausfällen begleitet. Dante und Goethe, Shakespeare und Ibsen, Plato und Kant, alle sind unmoralisch und bestenfalls Halbtalente. Die Entdeckungen auf dem Gebiet der nicht-euklidischen Geometrie, die von Gauss, dem größten mathematischen Genie der neueren Zeit, herrühren, nennt er Geometrie nicht etwa bloß des Unsinns, sondern geradezu des Stumpfsinns. Helmholtz, dem klarsten, anregendsten und geistvollsten naturwissenschaftlichen Schriftsteller, den die deutsche Literatur besitzt, wirft er Trockenheit, Verworrenheit und Philosopheln vor. Von Kirchhoffs epochemachender wissenschaftlicher Tätigkeit, die wir bereits kennengelernt haben, sagt er, was auch gleich als Stilprobe gelten kann, der physikalische Salat oder was dafür ausgegeben wurde, erhielt eine psychologisch, physiologisch, philosophelnde Ölung, die letzte Ölung sozusagen. Alle Religion gilt ihm als Wiegenwahn. Alle Philosophie, besonders die neuere, als Geschwätz, verbunden mit Betrug. Im Übrigen lehrt er eine an Comte und Feuerbach orientierte Wirklichkeitsphilosophie. Unser Verstand ist fähig, die ganze Wirklichkeit zu begreifen. Unser Denken und Empfinden vermittelt objektive Wahrheit. Das ideelle System unserer Gedanken ist das Bild des realen Systems der objektiven Wirklichkeit. Das vollendete Wissen hat in Form von Gedanken dieselbe Gestalt, welche die Dinge in der Form des wirklichen Daseins haben. Dieses vollendete Wissen ist sehr einfach dadurch zu erreichen, dass man Dürings ideelles System schaler Grobheiten für ein reelles Abbild der Wirklichkeit nimmt. Düring betont immer wieder, dass ein echter Philosoph nur ein solcher sei, der seine Philosophie auch wirklich lebe. Bei ihm selber bestehe zwischen der Philosophie und dem Philosophen keine Kluft und darin kann man ihm nicht widersprechen. Er hat sich in seinem Privatleben immer genauso ungerecht und pöbelhaft benommen wie in seinen Schriften. Eine der wenigen historischen Persönlichkeiten, die er gelten lässt, ist Rousseau. Und tatsächlich besaß er in seinem verfolgungswahnsinnigen Ressentiment und giftigen Hochmut mit diesem eine gewisse Verwandtschaft. Hingegen unterschied er sich von ihm durch seinen völlig untadeligen Wandel, was ihn aber nur noch unerträglicher macht. Denn nichts bietet ein abscheulicheres moralisches Schauspiel als die Verbindung von Sittlichkeit und Bosheit. Und ebenso verhält es sich auf intellektuellem Gebiet. Die leidenschaftliche Falschmünzer-Sophistik Rousseaus steht immer noch turmhoch über der besonnenen Kathederdialektik Dürings, die gerade darum ungenießbar ist, weil sie nicht aus pittoresken Lügen, vielmehr aus dem allerminderwertigsten Gedankenmaterial, nämlich aus Halbwahrheiten besteht. Diese werden unter quälenden Wiederholungen und lästigen Paraphrasen dem Leser wie mit einer monotonen und misstönigen Trommel unermüdlich ins Ohr gehämmert. Man kann den Stil Dürings sowohl Klarheit wie eine gewisse Lapidarität nicht absprechen. Aber diese fließt bloß aus der Kraft der Rohheit und jene aus der Eindeutigkeit der Nuancenarmut. Auch hierhin zeigt er sich als das vollkommene Gegenspiel Schopenhauers. Er schreibt wie ein Morsetaster, der deutlich und energisch, aber immer mit denselben Zeichen arbeitet. Völlig indiskutabel wird aber seine Darstellung durch eine pathologische Geschmacklosigkeit, die nicht selten geradezu an Schwachsinn grenzt und seine Schriften auf das Niveau gemeiner Provinzwitzblätter herabdrückt. Fast auf jeder Seite, zumal seiner polemischen Splitterrichtereien, regiert der Kalauer. Jene widerwärtige Witzform der Operettenkomiker und Weinreisenden, die Düring offenbar wegen ihrer Humorlosigkeit gewählt hat. Denn er war zweifellos einer der humorlosesten Menschen, die je geschaffen wurden. Er bildet Wörter wie Philosophaseln und Philosophatsch, spricht von Stilkünstlern und von Mystik, wirft einen seiner literarischen Gegner namens Börner Börniertheit vor und empfiehlt I.R. Meyer, den Entdecker des Energieprinzips, weil er die Wissenschaft irre gemacht habe, von nun an Irrmeier zu nennen. Goethe heißt bei ihm das Köthchen, Schiller der Schillerer, Nietzsche das Nichtsche, Bismarck nennt er Bisquark, Helmholtz Helmklotz, Tolstoi schreibt er Tolstoi, Strindberg Rindberg oder noch anmutiger Grindberg. Düring hat einen großen Einfluss auf seine Zeit geübt, obschon einen völlig unterirdischen. Was bei Schopenhauer fixe Idee war, dass die Philosophieprofessoren sich verschworen hätten, ihn zu sekretieren, während sie ihn einfach nicht bemerkten, war bei Düring ein begründeter Verdacht. Seine maßlosen Ausfälle gegen die zünftige Wissenschaft und sein extrem taktloses Betragen während seiner Berliner Dozentur hatten zur Folge, dass er in fast allen gelehrten Werken entweder gar nicht oder nur ganz obenhin erwähnt wurde. Andererseits hatte er sich durch seinen exzessiven Antisemitismus, aber auch mit der gesamten liberalen Journalistik verdorben und seine schroffe Ablehnung des Sozialismus beraubte ihn auch der Propaganda der radikalen Kreise. Und wo all diese persönlichen Motive wegfielen, ließ er es durch die Hässlichkeit seines Charakters und Vortrags zu keiner gerechten Würdigung kommen. Seine unbezweifelbare Gabe, große Gebiete des menschlichen Wissens zwar schief, aber scharf zu durchleuchten, ist daher niemals zu gebührender Anerkennung gelangt. Indes die Menschheit pflegt ihre Grenze nicht das Verdienst allein zu verteilen, sondern erst, wenn Sympathie hinzutritt. Und darin hat sie vollkommen recht. Der Stil der Stillosigkeit. Düring war in seinem ausschweifenden Mangel an Stil, das Wort in jederlei Sinn genommen, ein sehr prägnanter Ausdruck seiner Zeit. Nun hat sich aber etwas Sonderbares ereignet. Diese Epoche schien den Zeitgenossen und auch noch der nächsten Generation überhaupt kein Gesicht zu haben. Plötzlich aber begannen ihre Züge sich zu sammeln, zu verschärfen, zu verbreitern, zu vereinheitlichen. Ihre Sitten, Trachten, Mienen, Gebärden, ein großes gemeinschaftliches Maß zu enthüllen. Ihre Menschen zu Figuren, ihre Gegenstände zu Sinnbildern zu werden. Und wie durch Zauberschlag ward vermöge der Kraft des historischen Rückblicks ihre Hieroglyphe ins Reich der Sichtbarkeit gehoben. Und es stellte sich heraus, dass auch die Stillosigkeit ein Stil ist. Es verlohnt sich vielleicht einen Augenblick über diese merkwürdige Tatsache nachzudenken. Welche Fülle von kolorierten und zusammenhängenden Assoziationen taucht vor unserem inneren Auge auf, wenn wir die Worte Ramessiden, punische Kriege, Kreuzzüge, Reformation hören? Wussten die damaligen Menschen dies alles? Sehr wahrscheinlich nicht. Und doch waren sie dabei und wir nicht. Ist unser Bild Fantasie? Ja. Und eben darum ist es wahrer. Alles Irdische ist dazu bestimmt, sich zu Geist sowohl zu sublimieren wie zu konzentrieren. Erst dann wird es in einem höheren Sinne wirklich. Aber dieser Prozess erfordert Zeit. Diesen Zeitvorsprung haben wir vor den Zeitgenossen voraus. Das Markert-Bouquet. Die Menschen der 70er und 80er Jahre hatten in gewisser Hinsicht etwas Rührendes. Sie waren von einem gierigen Durst nach Realität erfüllt, hatten aber das Malheur, diese mit der Materie zu verwechseln, die nur die hohle und täuschende Emballage der Wirklichkeit ist. Sie lebten daher dauernd in einer armseligen und aufgebauschten Welt aus Holzwolle, Pappendeckel und Seidenpapier. In allen ihren Schöpfungen herrscht die Fantasie der putzenden Künste des Tapezierers, Konditors, Stuckateurs, die Fantasie der kleinsten Kombinationen. An dem Interieur irritiert zunächst eine höchst lästige Überstopfung, Überladung, Vollräumung, Übermöblierung. Das sind keine Wohnräume, sondern Leihhäuser und Antiquitätenläden. Zugleich zeigt sich eine intensive Vorliebe für alles Satinierte, Seide, Atlas und Glanzleder, Goldrahmen, Goldstück und Goldschnitt, Schildpatt, Elfenbein und Perlmutter und für laute, beziehungslose Dekorationsstücke, vielteilige Rokokospiegel, vielfarbige venezianische Gläser, dickleibiges altdeutsches Schmuckgeschirr, auf dem Fußboden erschreckt ein Raubtierfell mit Rachen, im Vorzimmer ein lebensgroßer hölzerner Mohr. Ferner geht alles durcheinander. Im Boudoir befindet sich eine Garnitur an Bullmöbeln, im Salon eine Empire-Einrichtung, daneben ein Speisesaal im Cinquecento-Stil, in dessen Nachbarschaft ein gotisches Schlafzimmer. Dabei macht sich eine Bevorzugung aller Ornamentik und Polychromie geltend. Je gewundener, verschnörkelter und arabesker die Formen, je gescheckter, greller, indianerhafter die Farben sind, desto beliebter sind sie. Hier mit dem Zusammenhang steht ein auffallender Mangel an Sinn für Sachlichkeit, für Zweck. Alles ist nur für Parade da. Wir sehen mit Erstaunen, dass der bestgelegene, wohnlichste und luftigste Raum des Hauses, welcher gute Stube genannt wird, überhaupt keinen Wohnzweck hat, sondern nur zum Herzeigen für Fremde vorhanden ist. Wir erblicken eine Reihe von Dingen, die trotz ihrer Kostspieligkeit keineswegs dem Komfort dienen. Portieren aus schweren, staubfangenden Stoffen wie Rips, Plüsch, Samt, die die Türen verbarrikadieren, und schön geblümte Decken, die das Zumachen der Laden verhindern. Bilder, geschmückte Fenstertafeln, die das Licht abhalten, aber romantisch wirken. Und Handtücher, die zum Abtrocknen ungeeignet, aber mit den Trompeter von Säckingen bestickt sind. Prunkfauteuils, die das ganze Jahr mit hässlichen, poveren Überzügen und dünnbeinigen, wackeligen Etageren, die mit permanent umfallenden Überflüssigkeiten bedeckt sind. Riesenprachtwerke, die man nicht lesen kann, weil einem nach 5 Minuten die Hand einschläft. Und nicht einmal lesen möchte, weil sie illustriert sind und als Krönung und Symbol des Ganzen das verlogene und triste Margaret-Bouquet, das mit viel Anmaßung und wenig Erfolg Blumenstrauß spielt. Dies führt uns zu einem der Hauptzüge des Zeitalters, der Lust am Unechten. Jeder verwendete Stoff will mehr vorstellen, als er ist. Es ist die Ära des allgemeinen und prinzipiellen Materialschwindels. Getünchtes Blech maskiert sich als Marmor, Papiermaché als Rosenholz, Gips als schimmernder Alabaster, Glas als köstlicher Onyx. Die exotische Palme im Erg ist imprägniert oder aus Papier. Das leckere Fruchtarrangement im Tafelaufsatz aus Wachs oder Seife. Die schwüle rosa Ampel über dem Bett ist ebenso Attrappe wie das trauliche Holzscheit im Kamin. Denn beide werden niemals benutzt. Hingegen ist man gern bereit, die Illusion des lustigen Herdfeuers durch rotes Staniol zu steigern. Auf der Servant stehen tiefe Kupferschüsseln, mit denen nie gekocht, und mächtige Zinnhumpen, aus denen nie getrunken wird. An der Wand hängen trotzige Schwerter, die nie gekreuzt, und stolze Jagdtrophäen, die nie erbeutet wurden. Dient aber ein Requisit einer bestimmten Funktion, so darf diese um keinen Preis in seiner Form zum Ausdruck kommen. Eine prächtige Gutenberg-Bibel entpuppt sich als Nähnecessaire. Ein geschnitzter Wandschrank als Orchestrion. Das Buttermesser ist ein türkischer Dolch, der Aschenbecher ein preußischer Helm, der Schirmständer eine Ritterrüstung, das Thermometer eine Pistole. Das Barometer stellt eine Bassgeige dar, der Stiefelknecht einen Hirschkäfer, der Spucknapf eine Schildkröte, der Zigarettenabschneider den Eiffelturm. Der Bierkrug ist ein aufklappbarer Mönch, der bei jedem Zug guillotiniert wird. Die Stehuhr, das lehrreiche Modell einer Schnellzuglokomotive. Der Braten wird mittels eines gläsernen Dackels gewürzt, der Salz niest und der Likör aus einem Miniaturfässchen gezapft, das ein niedlicher Terrakotta-Esel trägt. Pappendeckelgeweihe und ausgestopfte Vögel gemahnen an ein Forsthaus, herabhängende kleine Segelschiffe an eine Matrosenschenke, Stillleben von Jockeykappen, Sätteln und Reitgärten an einem Stall. Die deutsche Renaissance. Diese angeblich so realistische Zeit hat nichts mehr geflohen als ihre eigene Gegenwart. Der berühmte Architekt und Lehrer der Baukunst Gottfried Semper stellte das Programm auf, der Stil jedes Gebäudes bestimme sich durch historische Assoziation. So solle ein Gerichtshaus etwa an einen Dogenpalast, ein Theater an eine römische Arena, eine Kaserne an eine mittelalterliche Befestigung erinnern. In Anlehnung an diese Prinzipien errichtete man zum Beispiel in Wien ein Rathaus, das wirkt, als ob es nach der Vorlage eines Kindermodellierbogens gebaut wäre. Die Votivkirche, die wie ein Riesenspielzeug aus Zuckerguss aussieht, und vor dem Parlament eine enorme Pallas Athene, von der jedermann überzeugt ist, dass sie aus Stearin besteht. Als Gehäuse für die Londoner Börse wählte man, und zwar mit vollem Recht, einen veritablen Tempel. Ein Magistratshaus musste immer gotisch sein, infolge einer falschen Assoziation von Mittelalter und Stadt. Ein Abgeordnetenhaus immer antik, infolge einer ebenso falschen Assoziation von Altertum und Repräsentativverfassung. Ein Bürgerpalais barock, offenbar weil man ihn in diesem gefälschten Stil am protzigsten ornamentieren konnte. Ein Bankhaus, florentinisch, aus einem, vielmehr unbewusst, gefühlten Zusammenhang der modernen Börsenkondottiers mit der Amoralität der Renaissance-Menschen. Der geschätzteste Stil aber war nicht die italienische, sondern die deutsche Renaissance. Man versieht Türen, Fenster, Zierschränke mit Pilastern und Gebälk und bevorzugt das Cuivre Poli, eine Legierung aus Kupfer und Zink, die schon im 16. Jahrhundert vielfach verwendet wurde. Auch die beliebten Butzenscheiben und Lutherstühle, Sitztruhen und Bauernöfen, Sockel und Podeste, Gitter und Beschläge, Holzmalereien und Sinnsprüche, Brunnenmännchen und Leuchterweibchen wiederholen jene Zeit. Auf den Kostümfesten wimmelte es von Landsknechten und Ritterfräulein. Wir haben im ersten Buch die Reformationsära als das Zeitalter der Völlerei bezeichnet. Auch diese Jahrzehnte könnte man ähnlich benennen. Die Titelhelden der beiden Zeitalter, Bismarck und Luther, waren ungemein starke Esser und Trinker. Und die kompakte Genusssucht der Gründerzeit war in der Dosierung der Speisen und Getränke umso skrupelloser als das romantische Ideal des ätherischen Menschen, das im Vormärz geherrscht hatte, längst einer erotischen Auffassung gewichen war, die sich an Rubens orientierte. Vier Gänge zur Mittagsmahlzeit waren in der wohlhabenden Bürgerhäusern das Gewöhnliche. Bei festlichen Anlässen wurden daraus 8 bis 12. Das Menü eines Banketts aus dem Jahr 1884 enthält zum Beispiel gemischte Vorspeisen, Kraftbrühe, Seezunge, gedämpftes Huhn, gespickte Rindslende, gefrorenes mit Kümmel, um neuen Appetit zu bekommen. Fasanenbraten, Yorkerschinken, Ananasbombe, Schweizertörtchen, Nachtisch, Kaffee, ein Kapitänsdinner besteht aus Hummercocktail, frischer Erbsensuppe, Rheinlachs, garnierten Kalbsnierenstück, Austernpastete, Erdbeersorbet, Schnepfen mit russischem Salat, Ochsenzunge mit Stangenspargel, Rehzimmer mit Kompott, Rahmeis, Käseplatte, Früchten, Kaffee. Es herrschte auch tatsächlich eine innere Verwandtschaft zwischen jenen beiden Zeitaltern, die sich in einer Reihe gemeinsamer Seelenzüge ausspricht. Ihrer Spießbürgerlichkeit und Schwerlebigkeit, ihrem Hang zum Verkräuselten, zum die Marschierten, Kleinkram und Ornament, ihrem Mangel an Maß und Einfachheit, Rhythmus und Harmonie. Doch fehlt der Gründerzeit vollkommen jene selige Naivität, poesievolle Enge und bastelnde Verspieltheit, die die Welt Hans Sachsens und Dürers so anziehend macht und in den Meistersingern ein Denkmal von einer Kraft erhalten hat, wie sie nur die vergebliche Sehnsucht zu verleihen vermag. Der Eiffelturm. Auch die Weltausstellungen mit ihrem Prinzip des Bric-à-Brac, der erdrückenden Massenwirkung durch Zusammenschleppen allerlei erreichbarer Raritäten passen durchaus ins Zeitalter. Auf ihnen entstanden einige sehr charakteristische architektonische Schöpfungen. 1873 wurde in Wien die Rotunde errichtet. Doch machte diese Ausstellung ein klägliches Fiasko, nicht nur wegen des Krachs und der Cholera, sondern auch, weil die Stadt sich für den Empfang der vielen Gäste mit nichts gerüstet hatte, außer dem festen Willen, sie auszuplündern. 1878 entstand in Paris, als die Kopierwut schon über das Abendland hinauszugreifen begann, der Drucatier-Palast im sogenannten orientalischen Stil. 1889 wiederum in Paris der Eiffelturm. Eine 300 Meter hohe Eisenkonstruktion von 9 Millionen Kilogramm Gewicht, die auf ihrer ersten Plattform ein Varieté, ein Restaurant und ein Café in ihrem höchsten öffentlichen Raum, den Aussichtssaal, noch immer Platz für 800 Personen und darüber noch einen großen Laboratorium für Meteorologie und Astronomie enthält. Dazu kamen ursprünglich Anlagen für optische Signale zu militärischen Zwecken. Doch sind diese durch die inzwischen erfolgte Erfindung der drahtlosen Telegrafie gegenstandslos geworden. Für dieses berühmteste Bauwerk des Zeitalters ist es bezeichnend, dass es bei aller Riesenhaftigkeit seiner Dimensionen doch nippeshaft wirkt, was eben daher kommt, dass die subalterne Kunstempfindung der Epoche überhaupt nur im Genregeist und im Filigrantechnik zu denken vermochte. Daher ließe sich auch verkleinern und tatsächlich als Nippesgegenstand verwenden, was bei wirklich groß konzipierten Kolossalbauten unvorstellbar ist. Die Sphinx wäre als Nussknacker, die Cheops-Pyramide als Nadelkissen unmöglich. Das Kostüm. In der Damenkleidung macht sich das Penchant für das Altdeutsche darin geltend, dass Ende der 70er Jahre die Rembrandt-Hüte auftauchten. Anfang der 80er Jahre die Puffärmel und die Gretchentaschen. Männliche Personen trugen gern zu Hause und, wenn sie sich als Künstler fühlten, auch auf der Straße ein Samtbarett. Nach dem Zusammenbruch des Empire verschwinden die Krinoline, um einem noch groteskeren Kleidungsstück Platz zu machen, dem Cul de Paris. In den 80er Jahren enorm bis 1890 herrscht, obschon mit Intervallen, in denen das später allgemein akzeptierte philiströse Prinzesskleid erscheint. Der Rock ist während des ganzen Zeitraums sehr eng, oft so anschließend, dass er im Gehen hindert. Denselben Effekt haben die extrem hohen Stiefelabsätze. Seit 1885 beginnen sich die Puffärmel zu den abscheulichen Schinken- oder Keulenärmeln zu erweitern. Auch der Kapotthut fällt bereits in diesen Zeitraum. Die Haare werden an der Stirnwurzel abgeteilt und als Ponylocken in Fransen nach vorne gekämmt. Vortäuschung eines abnorm entwickelten Gesäßes und zu hoher Schultern, chinesischer Watschelgang, Großmutterhaube, Schafsfrisur. Man muss sagen, dass die damalige Mode alles getan hat, um das Exterieur der Frau zu verhässlichen. Zugleich setzt eine Brüderie ein, wie sie vielleicht von keiner bisherigen Zeit erreicht worden ist. Weder von der Brust noch von den Armen durfte das geringste Stück zu sehen sein. Die Waden, ja auch nur die Knöchel zu zeigen, war der anständigen Frau aufs Strengste untersagt. Auch im Seebad stieg sie von Kopf bis Fuß bekleidet ins Wasser. Mit einem Herrn allein im Zimmer zu bleiben oder ohne Gardedame die Straße zu betreten, war ihr unter keinen Umständen gestattet. Worte wie Geschlecht oder Hose durften sich in ihrem Vokabular nicht vorfinden. Die Herrentracht hat längst darauf verzichtet, ein Ausdruck des Zeitgefühls zu sein und zeigt nur ganz unwesentliche Schwankungen. Ende der 70er Jahre werden die Beinkleider vom Knie ab ganz weit und erhalten, trichterförmig über die Stiefel fallend, etwas Elefantenhaftes. Später werden sie wieder ganz eng, indem sie wie Trikots anliegen. Für einen Dandy war es damals keine Kleinigkeit, in seinen Pantalons zu kommen. Das Offizierkorps machte diese Moden getreulich mit und es ist bezeichnend, dass sogar dieser Stand von der Falschmünzerei des Zeitalters ergriffen wurde. Sich schnürte, wattierte Brüste und Schulterstücke, erhöhter Stiefelabsätze und Perückendruck. Wie der gesamte Hausrat des Bürgers, so ist auch fast jeder Bestandteil seiner Toilette Surrogat. Über dem Jägerhemd fingieren die umdrehbaren Röllchen und der auswechselbare Serviteur, blütenweiß gestärkte Wäsche, die genähte Krawatte ahmt die geknüpfte nach, der Zugstiefel ist mit Scheinknöpfen versehen. Das Toupet war bei sonierten älteren Herren fast selbstverständlich, auch das Färben des Bartes, der nur an Priestern, Schauspielern und Lakaien vermisst wurde, sehr verbreitet. Nur das Genie mochte sich den allgemeinen Schwindel zu entziehen. Als Moltke, der übrigens auch zu den wenigen damaligen gehörte, die freiwillig rasieren gingen, von einem Hoffriseur, der ein Künstler seines Fachs war, ein vorzügliches Toupet geliefert wurde, sagte er indigniert: »Was haben Sie mir denn dargebracht? Das kann ich nicht aufsetzen, das hält ja jeder für echt.« Die Meininger. Derselbe Moltke hat die verlogene Technik des bedeutenden Lehnbach mit den Worten abgetan: »Der will immer einen Helden aus mir machen.« Dieser war Pilotti-Schüler wie Defregger, der Erfinder des Salon Tirolers, und der damals ebenso berühmte Theatermystiker Gabriel Max. Die eigentliche Herrschaft über die Zeit aber besaß ein vierter Jünger Pilottis, Hans Markert. Sein Malerruhm ist ebenso rasch verblichen wie seine Farben, denen er durch ein Herstellungsgeheimnis vorübergehend eine besondere Leuchtkraft zu geben wusste, was allein schon für das Komödiantische seiner Kunst bezeichnet ist. Auf seinen Bildern gut arrangierter Festzügen, seine berühmten fünf Sinne sind nicht einmal das, sondern Badezimmerkacheln, hat er alles zusammengeramscht, was gut und teuer ist. Jaspis und Marmor, Atlas und Goldbrokat, glitzernde Juwelen, rosiges Frauenfleisch. Daneben aber war er der virtuose Regisseur jenes großen Balletts der Formen und Stile, das das Zeitalter aufführte. Ein Geschmacksdiktator von einer ähnlichen Macht, wie sie Bernini im Italien der Barocke besaß. Es gab nicht bloß Markert-Bouquets, sondern auch Markert-Bälle, Markert-Zimmer und ein Markert-Theater. Der Wiener Kritiker Ludwig Hevesi schrieb zum 60. Geburtstag der Volta rückblickend: Markert wurde unter anderem auch Direktor des Burgtheaters. Und das ganze Theater wurde auf Charlotte Volta, diesen lebendigen Feuerquell von Farbigkeit, gestimmt. Das ist nun sehr merkwürdig, denn den Spätgeborenen erschien sie als der Inbegriff marmorner Kälte und Blässe. Taten diese ihr Unrecht oder hat sich jene ganze Markerzeit ihrer feurige Farbigkeit nur eingebildet, während sie in Wahrheit grau und lau war? Diese Frage lässt sich offenbar nicht objektiv entscheiden. Von einer anderen damaligen Tragödin, der ebenso bewunderten Clara Ziegler, fand Theodor Fontane, dass sie Kaulbach spiele. Und von den Meiningen, sagte Ludwig Speidel, sie inszenieren ungefähr wie Pilotti Malte. Ihre Gastspiele, die sie am 1. Mai 1874 in Berlin eröffneten, waren eine Reaktion auf den Spartanismus Laubens, der auf äußere Ausstattung sehr wenig gab, weil sie vom Wort des Dichters und Schauspielers ablenke und den Requisiten nur das für die Handlung notwendig auf der Bühne duldete, worin er gar nicht so Unrecht hatte, denn da auf dem Theater alles ein Symbol ist, so haben dort nur solche Gegenstände Existenzberechtigung, die eine Bedeutung besitzen. Die Meininger verwendeten große Sorgfalt auf das Bühnenbild, das sie nicht nur reicher und bunter, sondern auch mit fast archäologischer Genauigkeit höchst zeitgerecht gestalteten. Die historische Echtheit ging bisweilen so weit, dass Gitter, Gobelins, Truhen, Türschnallen noch wirklich aus der Zeit stammten, in der das Stück spielte. Die Dramatik der Vorgänger verstärkten sie durch alle erdenklichen Effekte, nicht bloß durch optische, sondern auch durch Stimmungsgeräusche. Donnergrollen, Blätterrauschen, Glockengeläute, Regengeprassel. Auch bei der Komparserie brachten sie das Prinzip der Echtheit zur Anwendung, indem sie sie aus wirklichen Schauspielern zusammensetzten, was bis dahin unerhört war. An Hoftheatern wurde damals sogar Militär zum Statieren kommandiert und zum Beispiel der Gespensterzug in Müller und sein Kind von Musketieren vorgetäuscht. Hier aber tat der Fiesco an einem anderen Tage im römischen Volk mit oder machte einem der Pappenheimer Kürassiere. Die stärkste Wirkung hatten denn auch die Auftritte, wo der Massenregie die Hauptaufgabe zufällt. Die Ensemble-Szenen der Räuber, die Rüttli-Szene, die Forum-Szene, die Bankett-Szene im Wallenstein. Diesen spielten sie nach langer Pause wieder komplett, während man sonst immer nur den zweiten Teil aufführte. Die Sololeistungen erhoben sich nie über das Mittelmaß. Dies gilt auch vor dem damals noch blutjungen und völlig unreifen Kainz und von Ludwig Barney, der niemals mehr war als ein hohler Hofschauspieler mit sogenannten schönen Mitteln. Eines der Hauptverdienste der Meininger war die Entdeckung Kleists, den man bisher fast gar nicht gespielt hatte. Ihre Regieweise wurde überall kopiert. Schließlich meiningerte jedes Provinztheater. 1890 wurde sie vom Naturalismus abgelöst. Der repräsentative Bühnenkünstler der Gründerjahre war der Burgschauspieler Adolf von Sonnenthal, durch K&K-Dekret zum Ritter geschlagen und in der Tat eine Erscheinung von hoher Ritterlichkeit, wenn auch nur einer erworbenen und zugleich der vollste und rundeste Ausdruck der bürgerlichen Ideale. Sonor, solid und sentimental, die Erfüllung einer Zeitsehnsucht, die in der Kunst einen Galanterieartikel erblickt und sich gern an glitzernden Glastränen erfreut. Alle Welt spielte damals Humanität und Liberalismus. Sonnenthal wiederholte dieses Spiel auf der Bühne. in seinen demokratischen Herzögen, edlen Emporkömmlingen, weisen Menschheitsaposteln macht er also ein doppeltes Theater. Und doch, dies ist die Paradoxie der Rampe, wirkte seine Träne echt, seine Suada erlebt, seine Prose natürlich. Ja, war es sogar, weil sie in seiner Vision Wirklichkeit geworden war. Liebe Daniela, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Nein, ich bin wahrscheinlich genau die eine Hälfte, die konsequent mit Nein antworten muss. Das war also deine erste Begegnung mit dem Text? Jetzt mal abgesehen natürlich von deinen Erzählungen im Vorfeld, ist es textmäßig meine erste Begegnung gewesen, genau. Und wie ist es dir dabei ergangen? Spannend. Also man merkt auf jeden Fall in seinen Beschreibungen seine Profession. Er ist ja nicht nur Philosoph gewesen, er war ja auch Theatermacher, Komödiant und so weiter. Ich finde, das spürt man. Also jetzt in diesem leicht sarkastischen Blick, ironischen Blick auf Zeitgenossen, auf Zeitgeschichte, auf Zeitgeschehen, aber auch natürlich seine jüdische Herkunft. Also er hat sich die Antisemiten hier auch am Beispiel Hartmann und Dürings, natürlich die hat er sich herausgesucht und hat das herausgekitzelt, dieses Antisemitische in denen, in dieser Philosophie. Du hast einen Abschnitt erwischt, in dem er eigentlich an kaum jemanden ein gutes Haar lässt. Das stimmt. Also Hartmann, würde ich meinen, hat er einfach nur quasi verniedlicht, ihn einfach nur hingestellt als einen, der halt irgendwie irgendwelche Schwachsinnigkeiten von sich gibt. Bei Düring ist es schon ein bisschen exakter, weil Düring eigentlich auch, was den Antisemitismus betrifft, der gefährlichere der beiden war, weil er einfach viel mehr rezipiert worden ist. Er hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Und auch wenn jetzt in diesem Text Friedell behauptet, dass er quasi diesen Bezug zur Journalistik und zum Sozialismus verloren hat, so war er doch eine Zeit lang gerade von den Anarchisten und von den Antimarxisten sehr stark rezipiert. Also insofern war Düring sicher kein ungefährlicher Zeitgenosse und auch in der Mitbegründung dieser antisemitischen Grundhaltung sehr maßgebend. Gibt es eine Passage, die dir besonders gut gefallen hat? Ich glaube, das ist dieses Aufzählen von diesen ganz, ganz schrägen Namen, Verwurstelungen, die da jetzt Düring vorgenommen hat, wo er wirklich mit allen Künstlern, die zeitgenössischen Künstlern, es sind ja nur Künstler, leider keine Künstlerinnen, und die wirklich so verwurstelt und wirklich diese Bösartigkeit und er gleichzeitig auch Düring als einen bösartig wie aber auch extrem langweiligen und humorlosen Menschen beschreibt. Also diese Kombination ist schon spannend, finde ich. Also Bosheit kombiniert mit Langweile, mit Langweiligsein. Also das ist mir besonders hängen geblieben jetzt so eigentlich. Ist so ziemlich das vernichtendste denkbare Urteil. Das stimmt, genau, weil langweilig sein und dann auch noch bösartig. Weil die Frage stellt sich dann, ist denn langweilige Bösartigkeit wirklich genauso gemein und so schlimm wie jetzt zum Beispiel, was wäre denn das Gegenteil, spannende Bösartigkeit? Ja, saftige Bösartigkeit, die Friedell durchaus hin und wieder aufblitzen lässt. Ja, in Bezug auf Düring in diesem Text auf jeden Fall, würde ich meinen. Also da ist Friedell jetzt der Bösartige, aber natürlich sehr spitzfindig und sehr gemein. Also er kitzelt wirklich so diese, fast schon unter der Gürtellinie teilweise irgendwie. Aber was dann schon irgendwie auch spannend ist, finde ich bei Düring, ich habe so ein bisschen versucht, irgendwie mir auch Düring ein wenig zu Gemüt zu führen im Vorfeld, und ist seine Sicht zum Beispiel auf die Religion. Natürlich ist bei ihm immer das Antisemitische drinnen und das Jüdische oder zuerst natürlich alles reduziert auf das Jüdische, aber dann kommt das Christentum. Das Christentum an sich, sagt er, wäre schon etwas Erhellendes. Also da passiert ein Fortschritt. Sie lösen sich von diesem Judentum, von diesem Hebräischen irgendwie. Und das wäre eigentlich grundsätzlich was Gutes, sagt er. Aber natürlich dann quasi das Vaterunser, diese Ultima Ratio und alle diese Dinge und führe uns nicht in Versuchung, wobei, da sagt er dann schon wieder, das ist typisch jüdisch, führe uns nicht in Versuchung. Was ist das für ein Gott sozusagen, dem man so eine Bitte stellen muss? Was ist das für ein bösartiger, komischer Gott, dem man sagen muss, na bitte führe uns doch nicht in Versuchung. Diese Dinge finde ich dann bei Düring eigentlich schon wieder spannend eigentlich. Also er sagt doch Friedell selber eigentlich im Text, dass Düring schon so eine gewisse Klarheit schafft, also wirklich so die einzelnen Geschehnisse gut durchleuchtet, so wie er sie dann interpretiert und beschreibt, an denen natürlich nörgelt er dann herum. Gibt es umgekehrt eine Passage, die dir besonders missfallen hat oder deinen Widerspruch herausgefordert? Widerspruch weniger, aber womit ich vermutlich wenig anfangen kann, ist eben jener Teil, wo er sich über das zeitgenössische Theatergeschehen irgendwie mokiert und beschreibt, das Gute, das Schlechte, die Meiningers und wie auch immer, auch so überleiten von der Architektur. Das mit der Architektur finde ich noch sehr spannend eigentlich, so wie er die Bauweisen so interpretiert mit bestimmten diese Assoziationen, die er da erklärt, aber ebenso dieses Theatergeschehen, aber da habe ich wahrscheinlich selbst einfach zu wenig Einblick in das damalige Zeitgeschehen, um das beurteilen zu können. Du bist von deiner Herkunft her ja Mediensoziologin. Genau, stimmt. Also ich bin eine studierte Mediensoziologin, Kultur- und Mediensoziologin. Was ergibt die Analyse des Textes aus deiner professionellen Sicht? Das kommt darauf an, auf welcher Ebene man sich nähern will, weil einerseits ist die Philosophie ja aus der Soziologie nicht wegzudenken. Nicht nur, weil es auch eine Geisteswissenschaft ist, sondern einfach, weil die Soziologie sehr, sehr viel mit Interpretation arbeitet. Also insofern hat sie ganz viel mit der Philosophie gemeinsam und es gibt auch nicht umsonst eine Kulturphilosophie, die sich in vielen Dingen deckt mit der Kultursoziologie. Auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt hergehen und diesen Text einer richtigen soziologisch-wissenschaftlich fundierten Inhaltsanalyse unterziehen und zu schauen, welche Worte benutzt er, in welchem Zusammenhang, was sind so die Codes dahinter, die da mitschweben, natürlich auch analog zu der Zeit, in der er gelebt hat. Ich meine, er beschreibt in diesem Fall ja die Philosophie um so ungefähr um 1850 bis 1900 herum. Also eine Zeit, die sich natürlich noch sehr stark unterscheidet, ohne Industrialisierung irgendwie noch. Alle diese Dinge kommen erst und diese Analyse wäre vermutlich auch recht spannend, aber da müsste man wirklich auch die Kultur der Zeit und die Gesellschaft der Zeit mit einbeziehen. Das ist einer der Gründe, warum mich Friedell interessiert, jetzt abgesehen von seinem Sprach- und Wortwitz und seiner Wortgewalt, dass in ihm nach meinem Dafürhalten sehr viele der großen Widersprüche dieser Zeit zusammenkommen und zusammenlaufen. Und gleichzeitig braucht wahrscheinlich zum Beispiel eine Zeitgeschichte oder auch eine Soziologie, die sich mit Zeitgeschichte auseinandersetzt, genau solche Texte, weil sie einfach dermaßen Einblick bieten in gesellschaftliches Geschehen, in eben in diese Widersprüche, wie du sie auch beschrieben hast beispielsweise. Also solche Dinge sind ganz wesentlich, auch im Nachhinein, um Dinge zu verstehen und auch natürlich jetzt in der Chronologie zu verstehen, was daraus geworden ist sozusagen. Ja. Aber eine Stelle ist übrigens, finde ich, im Text auch sehr spannend, die Herangehensweise an die Figur des Jesus. Das ist nämlich bei Hartmann zu finden, wie es auch zitiert wird im Text, aber eben auch bei Düring, nämlich die Jesusfigur, die eigentlich in Wahrheit die Personifizierung der Verkommenung der Gesellschaft darstellt. Also die ganzen sittlichen, moralischen Werte werden von Jesus wirklich konsequent missachtet und zerstört. Also er ehrt die Arbeit nicht, er ehrt die Familie nicht, er scheißt auf das Gut sozusagen. Ja. Alles ist nur Mammon und Schnöde und alle diese Dinge, die eigentlich wirklich so auch bis in unserer Zeit eigentlich gewisse Werte darstellen. Also Jesus ist ja wirklich ein vollkommener Anarchist in Wahrheit, was das betrifft, oder? Also das hat mir eigentlich extrem gut gefallen, nämlich auch vor dem Hintergrund, dass ich ja eigentlich jetzt mit Religion oder mit dem Katholizismus und diesen ganzen Geschichten auch wenig am Hut habe, aber wirklich es aus der Perspektive zu betrachten, was Jesus eigentlich für ein vollkommen asozialer Typ war, nicht unspannend auf jeden Fall. Da müsste man wahrscheinlich jetzt tiefer nachlesen und sich in einen Hartmann zu Gemüte führen oder auch einen Düring. Nein, der ist ja bei Friedell auf furchtbaren Widerspruch gestoßen, wo er da schreibt, also wer sowas geschrieben hat, von dem möchte ich keine Zeile mehr lesen. Ja, wobei ich mir nicht genau im Klaren bin, ob er damit jetzt rein nur den Stil meint, weil er ja ihm vorwirft, dass er vollkommen stupide Unrichtigkeiten oder Halbwahrheiten fabriziert hat, oder ob es jetzt in erster Linie am Inhalt gelegen hat. Aber ich glaube eher am Inhalt, weil in dieser Passage, wie ich sie auch gelesen habe, ja wirklich so vom Charakter des Judentums, diesen ganz eindeutigen Charakter des Judentums gesprochen wird. Also wahrscheinlich ist es eher das, was jetzt Friedell quasi aufstößt. Dieses Jesusbild kann Friedell nicht akzeptieren, nein. Aber kann Friedell überhaupt ein Jesusbild akzeptieren in der Form? War Absolut. Friedell recht gläubig, weißt du das? Oh ja, Friedel hat sich sogar einer prononcierten Religiosität in seinen Schriften befleißigt, die so exponiert ist, dass sie mir eigentlich schon wieder eigentlich unglaubwürdig wirkt. Es gibt eine Passage von ihm, da bringt er so das Bild einer Amme, die einem Kind eine eigentlich unwahre Geschichte erzählt, um beim Kind etwas Positives zu bewirken. Und so ungefähr kommt mir, wie soll ich sagen, aus einem pädagogischen Ansatz eigentlich seine geschilderte, ausgesprochene Religiosität. Tatsächlich hat er sich auf vielerlei Ebene auseinandergesetzt. Es gibt von ihm eine Judas-Tragödie, die tatsächlich am Burgtheater gespielt wurde. Er hat dann irgendwann einmal gesagt, zwei Burgtheaterdirektoren mussten ihren Sitz räumen, weil sie mein Stück nicht gespielt haben. Der dritte, weil er es gespielt hat. Aber kurz ist mir jetzt der Gedanke aufgekommen, weil du von dieser unwahren Geschichte mit pädagogischem Zwecke gesprochen hast. Verhält es sich dann ähnlich, wenn ich jetzt meinem Sohn von den sieben Geistern erzähle, die dem Wolf den Bauch aufschneiden? Das hängt davon ab, in welcher Form, ob du das als positiv oder als negativ darstellst. Tut man das, Wölfen Bäuche aufschneiden? Naja, nachdem sie dich vorher gefressen haben und du deine Kinder befreien möchtest. Wer ist jetzt gut und wer ist böse? Ein Akt der Notwehr. Den Bauch aufschneiden? Ja, vor allem, ich glaube, sie wird ja sogar nachher wieder zugenäht. Naja, ja, aber mit Wackersteinen gefüllt. Ah, naja, na gut, okay. Das kann man jetzt. Das ist also Notwehrüberschreitung vielleicht. Genau, und vor allem, sie tanzen ja dann, nachdem der Wolf in den Brunnen gefallen ist, weil er vor lauter Durst das Übergewicht bekommt beim Trinken durch die Steine, tanzen sie ja dann Freudentänze um den Brunnen. Also die Geißen sind schon gemein. Sind Märchen mediensoziologische Themen? Extrem. Extrem spannend, nämlich natürlich aus diesem pädagogischen Sinn heraus, der damit transportiert worden ist, diese Schwarz- und Weißmalerei, diese Polarisierung. Warum funktionieren Märchen nach wie vor? Ich meine, natürlich sprechen wir jetzt von Märchen, die adaptiert worden sind, weil die Original-Grimms-Märchen sind schauerlicher, grauslicher, könnte eine Kindergeschichte unmöglich. War ja auch nicht für Kinder gedacht. Eben, war ja auch nicht für Kinder geschrieben. Und diese adaptierten Versionen, die sind höchst soziologisch spannend, finde ich. Also die Figuren, die Codes, die dahinter stehen, die Rollenbilder, die dahinter stehen, was da an Gesellschaft vermittelt wird, nämlich an Sozialisation vermittelt wird, wie ein Teil, wie man als funktionierender Teil der Gesellschaft zu agieren hat und jene Dinge. Insofern möchte ich kein Wolf sein. Was wäre dann Friedel in dem Zusammenhang? Ein Rumpelstilzchen? Manchmal vielleicht. Allerdings, Friedel als Rumpelstilzchen ist eine amüsante Vorstellung. Friedel war relativ groß und ziemlich massig. Oh. Also das mit einem Bein im Boden versinken, das müsste gut kommen, das Bild. Aber stimmt, aber ansonsten ist die Assoziation mit dem Rumpelstilzchen aufgrund des Bildes, das ich jetzt im Kopf natürlich nicht mehr geeignet. Aber mir fällt kein adäquater Ersatz jetzt ein. Also in meiner Wahrnehmung ist auch etwas großzügiger. Das Rumpelstilzchen ist ja doch ein bisschen kleinkariert und verzwickt. Ja, natürlich. Obwohl es natürlich dem armen Müllers Mädchen entgegenkommt, indem es ihm, nachdem es keinen Schmuck mehr hat, herzugeben, sagt, okay, dann geben wir dein erstes Kind. Also insofern. Na, das klingt überhaupt nicht auf Friedel. Nein. Na gut, also dann fällt mir jetzt keine Märchenfigur ein, die ich jetzt mit Friedel assoziieren kann. Ganz ehrlich. Nicht Märchenfigur, aber immerhin Legendenfigur Till Eulenspiegel würde mir einfallen zu ihm. Kannst du dir Friedel seiltanzend quasi über den Dächern der Stadt vorstellen, während er die Schuhe zusammenbindet da oben? In übertragenen Sinn ja. Im übertragenen Sinn. Mhm. Gut. Ein Seiltänzer war er schon, doch. Ein Gratwanderer und Seiltänzer. Hat dir diese Textpassage jetzt Lust gemacht, weiterzulesen bei Friedel? Wahrscheinlich themenbezogen. Also alles wahrscheinlich, ich glaube, das Ganze ist ja in einem Werk zusammengefasst, das da heißt irgendwie der Neuzeit. Kulturgeschichte. Genau, die Kulturgeschichte der Neuzeit. Wahrscheinlich würde ich mir einzelne Passagen anhand dieser Überbegriffe, die ihr da benutzt, heraussuchen. Vielleicht wäre das problematisch, weil einem dann irgendwie die Überleitungen fehlen könnten. Das wäre auch möglich. Aber wie zum Beispiel eben diese Theaterpassage wäre jetzt nicht nach meinem Geschmack. Während hingegen eher, wenn ihr über die Philosophie, über Religion, eben auch solche Themen, die mir als Soziologe natürlich auch spannend erscheinen, die würde ich mir durchaus herauspicken. Also die würde ich auch gerne lesen. Ja, auf jeden Fall eine wunderbare Erfahrung, würde ich jetzt mal meinen. Überhaupt, also mit Philosophie sich auseinanderzusetzen, finde ich ja überhaupt immer spannend. Ja. Weiß ich nicht, eben weil ich manchmal das Gefühl habe, oder weiß ich, die Philosophie, vielleicht weniger die moderne, neuere Philosophie, aber ebenso die Philosophen dieser Zeit, wirklich so Freiheiten genommen haben, die haben sich kein Blatt vor den Mund genommen. Also wirklich so, wenn du Nietzsche liest zum Beispiel irgendwie, da gibst du dir ja fast die Kugel im Anschluss, oder? Also mir ist es zumindest so gegangen, beim Nietzsche lesen. Da bin ich bei Spinoza mehr gefährdet. Ah, okay. Ja, den kenne ich zu wenig. Also da tue ich mir schon schwer. Brennt dir noch was auf der Zunge? Brennt mir noch was auf der Zunge? Ja, und zwar diese unglaubliche Vielfalt an Worten, die ich wirklich nachschlagen musste, weil ich sie nicht kannte. Und jetzt, wo ich sie kenne, finde ich sie wunderbar. Also wirklich Worte wie philistrisches Prinzessinnenkleid oder so. Also diese Kombinationen, wunderbar. Also werde ich wahrscheinlich jetzt irgendwie ewig mit mir herumtragen, werden mir immer wieder einfallen, spätestens wahrscheinlich beim nächsten Brautsalon im Schaufenster. Aber diese Worte, die wir natürlich jetzt nicht mehr benutzen würden, die wirklich auch Kinder ihrer Zeit oder Kinder dieser Zeit sind sozusagen, Die finde ich besonders toll. Also die haben mir wiederum vieles beigebracht eigentlich. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Daniela Fürst. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 13. Juni 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.